Nachttaxi. Nachttaxi bringt dich nach Hause. Wenn du zu lange gearbeitet hast, wenn du die Nacht durchtanzt hast, wenn du dich im Großstadtdschungel verirrt hast, Nachttaxi bringt dich nach Hause. Wenn sie dir dein Fahrrad gestohlen haben, wenn dich deine Freundin aus der Wohnung geschmissen hat, wenn du bei deinem Freund eine andere angetroffen hast, Nachttaxi bringt dich nach Hause. Guten Abend, bonsoir, ich Jörg Schamlar. Hier ist das Nachttaxi von Radio Orange und euer Fahrer, euer Driver, euer Kierowca heißt Martin Auer. Aus den Lautsprechern kommt die Lieblingsmusik eures Taxlers und dazwischen trägt er euch seine Gedichte vor. Die erste Nummer ist von Mr. und Mrs. Smith. Mr. und Mrs. Smith sind eigentlich nur eine Person, nämlich Hollis Smith aus Florida. All-time artist and musician. A mysterious person with many faces, guitars and quirky stories. A fiery brand of blues and deep southern noir with experimental plays on sound and song structures, sparse and haunting. I don't want your pity. I don't want your grace. On a long day, just when I think I found my happy place, I get snapped back and everything aches. I thought things were looking better, but then the weather we left took a spin, and I'm face down in the mud without my shitting grin. I don't want your pity, I don't want your grace. Another long day, just when I think I found my happy place, I get snapped back and everything aches. Some things would come so easy, others it's a war. Do you take the natural or the disasters? Isn't that what adventure's for? I don't want your pity, I don't want your grace. Another long day, just when I think I found my happy place, I get snapped back and everything aches. To learn from mistakes and grow a new face while you put on your old dirty clothes, to take a bath in cold water and wonder why you're still so sore and alone. I don't want your pity, I don't want your grace. Another long day, just when I think I found my happy place, I get snapped back and everything aches. I get snapped back and everything aches. Unter dieser Stadt liegt noch eine Stadt begraben, habe ich gehört. Und darunter noch eine darunter und immer so weiter. Und manchmal kann man sie hören, die Städte da unten. Und manchmal flattert da eine Taube herauf aus einer der Städte und stößt mit dem Kopf gegen ein Kanalgitter und bricht sich den Hals. Naja, so ist das mit diesen Tauben. Musik.

all my money, baby, down the road. I give you all my money. Back up down down a road on. Das war Jeff Stone mit What is Wrong with You, veröffentlicht auf einem Sample über die 70er Jahre in Virginia. Außer dem Namen weiß man über ihn nur, dass er als Straßenarbeiter gearbeitet hat und mit einem Fahrrad unterwegs war. Gedenkstaffel und Zorn. Heute habe ich den Staffel und Zorn gesehen, wo es ihn aufgepackt hat damals. Was der an den Straßl zwischen Fösendorf und Biedermannsdorf, Kilometer 21,2. Ich bin gerade vorbeigefahren mit dem Lieferwagen von der Firma, gell, nicht mit meinen. Da sehe ich den Star und hab müssen gleich an den Zorn denken, wie es ihn hergestrahlt hat damals. Und wie wir es alle gar nicht haben glauben können, dass er nimmer mehr ist. Na, denk ich mir, bleib ich stehen und trink ein Bier mit dem Zoran da bei seinem Star. Hab eh uns mitgehabt, hinten in der Kühltaschen, weil Haas war's heute, wir zu die Hunsteg. Dabei haben wir erst April. Aber schön haben sie gemacht, den Star. Muss dir vorstellen. Gleich bei dem Baum, wo er damals reingebohrt ist, im frischen Gras, das was er so birgt im Wind. Weil der Wind ist heute gegangen, so heiß und trocken von Ungarn her. Und die Luft so weit und so dünne Wolken wie Rauch sind gefallen unter den Himmel. Also musst du dir vorstellen, da im Gras unterm Himmel schwarzer Granit, so ein bisschen gesprenkelt weiß, dass so glitzert. Und unten steht sein Name, Zoran Michailovic. 1975 bis 1996. 21 war er wie mir. Jetzt sind wir schon älter. Und über dem Namen ist ein Star grasrund, weil der steht nämlich das Lenkradl da. Das Mercedes-Lenkradl mit dem Stern in der Mitte aus schwarzem Granit, musst du dir vorstellen. Und in der unteren Hälfte von dem Lenkradl ist der Wagen eingraviert, im Zoran sein Wagen, wie er noch ganz war. Und oben drüber im Zoran sein Bild, wie er so lacht ein bisschen, die Haare glatt zurückkampelt fesch, mit so ein bisschen Bart, den was er sich damals gerade wachsen hat lassen. Da schwebt der Kopf so in den Lenkradl drin und schaut aber auf den Stern und auf den Wagen drunter und lacht so ein bisschen. Ganz leise. the warm is no gone. Und um den Star sind Blumen gewesen, schee, echte und Plastik, die was nicht verwelken. Und sein Bären, der was am Rückspiegel gehängt ist, haben sie ihm auch hingelegt und seine Comics. Und ein Stückel Teppichnasen waren. Ich hätte fast geredet und hab mich hingesetzt unter den weiten Himmel und hab umgeschaut über die Felder auf Vösendorf und hab halt ein Bier getrunken mit dem Zorn. Obwohl er ja dort nicht begraben ist, das geht ja gar nicht. Er hat müssen brav raus am Zentralfriedhof, so wie alle. Und die halbe Flaschen, die hab ich ihm hingestellt und bin weitergefahren. Weil ich bin sicher, er ist dort bei seinem Star. Und genauso hätte er ihn gewünscht. Schwarzer Granit, er fesch und jung. Und der Wagen noch ganz. Und der Stern in der Mitte. Bei dem letzten Text hat mich der Londoner Musiker Robin Gray begleitet. Das Stück heißt 90 Days. In a small white room with a blue door tucked away in a leafy corner of Hackney, Robin makes music. Inspired by the timeless work of Bob Dylan, Leonard Cohen and Annie DeFranco, amongst many others, he colors in his songs about love and life with guitar, banjo, ukulele, mandolin, piano, double bass, organ, percussion toys, and any other instruments he can afford and fit into his little studio. Auch das nächste Stück ist von Robin Gray. Es heißt Miriam's Cake. Meadowlark, shouldn't you fly somewhere warmer, my dear? Let's go outside, holding hands. Meadowlark, you know this is my favorite time of the year. Let's go outside, holding hands. Enter the day, hey, I just arrived, so I'll take my time. Hour by hour we see that there is no hurry, we just take our time. Checked in the book and it's not what it seems. Let's go outside, holding hands. Hey, what's up, trees? Who gave you orders to drop all those leaves? Well, if you must, oh, I suppose.

und da zu liegen in Dreck und Kot und kein Salzwasser unter sich und kein Sternenhimmel darüber und kein Wogengebraus. Seemannslos. Überhaupt, ohne ein Wort, wissen Sie, als ob einer plötzlich erblindet wäre und es bloß nicht gemerkt hat, nämlich weil er noch schläft, oder ertrunken ganz plötzlich im eigenen Kleid. Ja, wenn einer ein Kleid aus Wasser hätte und nicht draus hervorkäme mit seinem Kopf, wissen Sie, mit seinen Augen nicht über den Kragen, oder wenn einer, aber das geht schon zu weit, das versteht man nicht, wenn einem, nicht wahr, eine Rose aus Luft angewachsen wäre, irgendwo an der Schulter, aber das wüsste niemand. Nur die Jacke sitzt nie mehr ganz richtig wegen der Rose. Oder wenn einer, hören Sie, schon alle Worte gesagt hat und sind keine mehr übrig, wissen Sie, keine Worte, die man noch sagen könnte. Und das ganze Lexikon wäre leer. Habt ihr sie erkannt? Das war Amalia von der U-Bahn-Station Burggasse. Wenn ihr sie seht, dann grüßt sie von mir, sagt ihr, dass sie im Radio war und gebt ihr bitte was. Und den Bettlern und Bettlerinnen, die nicht so schön singen können, gebt auch was. Thank you. an dem Tag, wo wir über die Grenze gehen. Siehst du die Stadt schon drüben über dem Fluss? An dem Tag, wo wir über die Grenze gehen, siehst du sie schon? Wir werden ein Boot finden, angebunden, versteckt im Gebüsch. Ein Seil werfen mit einem Haken dran. Wir werden im Schlamm kriechen, tief auf dem Grund, einen Tunnel graben unter dem Fluss, und der Fluss wird auf uns herunterregnen, schwere Tropfen aus dunklem Gestein. Wir werden über die Grenze gehen. An dem Tag, wo wir über die Grenze gehen, siehst du die Felder drüben über dem Fluss? An dem Tag, wo wir über die Grenze gehen, siehst du sie schon? Wir werden uns unter dem Zug festhalten, auf Hochspannungsleitungen balancieren, im Morgengrauen hoch über den Wächtern. Wir werden über die Stromschnellen springen, und wenn sie auf uns schießen, werden wir uns in Vögel verwandeln und hinüberfliegen über die Grenze, in das andere Land, in die andere Zeit, auf der anderen Seite, drüben, über dem Fluss. Ja, das war das Bläserquintett Opus 67 von Franz Danzi, gespielt vom amerikanischen Bläserensemble Sone Venturum. Sone Venturum Wind Quintet is an American wind quintet that was officially founded in 1962 when Pablo Casals asked them to become the woodwind faculty of his newly founded Conservatory of Music of Puerto Rico. Thank you. Marukere von Abdullah Al-Hassan Touré. Auf seiner Seite im Free Music Archive lese ich: Abdullah Al-Hassan is a brilliant multi-instrumentalist, composer, arranger and producer from Niger and Mali. His principal instrument is guitar, and he sings and plays molo, gurmi and a number of other Central Saharan string instruments. He is of the same tradition as his mentors, Ali Farka Touré and Ibrahim Hamadiko. Wir sind jetzt im 10. Bezirk und fahren gerade vorbei am Ute-Bock-Haus in der Zomangasse. Hier ein Gedicht für alle Flüchtlinge, die es nicht geschafft haben. Es heißt Lampedusa. Und hast du die Decke mitgenommen, mein Sohn? Die Decke aus roter Wolle? Ich hab sie für dich gewebt, mein Sohn. Dort im Norden sind kalte Nächte. Ja, Mutter, ich habe die Decke mit, die Decke aus roter Wolle. Wenn sie mich einhüllt, denke ich an dich und wie du mich immer gewärmt hast. Und hast du die Dollars mit, mein Sohn, die Dollars in kleinen Scheinen? Ich hab sie für dich verdient, mein Sohn, mit Putzen und Waschen für Fremde. Ja, Mutter, ich habe die Dollars noch, die Dollars in kleinen Scheinen. Ich hab sie ins Jackenfutter genäht, direkt über meinem Herzen. Und hast du ein Heim gefunden, mein Sohn? Ein Haus, einen sicheren Hafen? Hast du einen Platz, wo du bleiben kannst, ohne Furcht vor Hunger und Feinden? Ja, Mutter, ich habe ein Heim gefunden. Hier werde ich für immer bleiben. Auf dem Grund des Meeres, da liegt es sich ruhig, ohne Furcht vor Hunger und Feinden. Tres Tristes Tangos sind in Mexico City zu Hause und spielen Klezmer-Musik. Und das Stück heißt Ojos Negros. Das sind natürlich die Ochichorni, die schwarzen Augen. Wenn ihr mit eurem GPS-Handy geopoetry.net aufmacht und bei der Zomangasse 28 vorbeigeht, könnt ihr das vorhergehende Gedicht wiederhören. Geopoetry.net ist eine Website, die Gedichte in die Landschaft stellt. Und wenn ihr im 10. bleibt und zum Belgradplatz hinunterspaziert, das ist der Platz vor der ehemaligen Hellerzuckerlfabrik, da könnt ihr das folgende Gedicht hören. Auf der Hellerwiese bei der Zuckerlfabrik, dort wo heute der Barankapark ist, da haben früher die Roma-Pferdehändler gelagert, haben gerastet, Informationen ausgetauscht, Familienereignisse besprochen. 1942 sind die Wiener Roma von der Gestapo auf der Hellerwiese zusammengetrieben und nach Auschwitz deportiert worden. Ein Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen, ein Denkmal im Rauch, ein Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik, ein Denkmal im Rauch. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen, hörst die Resser stampfen, hörst die Wegen rumpeln. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen, Romale, Chavale, hörst das Singen. Hörst das Feierprasseln unterm Gulaschkessel? Wo kommt's ihr her? Wo fahrt's ihr hin? Was kosten die Rösser? Was zahlen's dort für Körbe? Hörst die Kinder schreien beim Fangerlspülen? Ein Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen. Ein Denkmal im Rauch, im Rauch. Ein Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik. Ein Denkmal im Rauch. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen, räumt's die Wäsch weg, die Zigeuner kommen. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen, die Zigeunerin hat gesagt, die heirat bald. Ein Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen, ein Denkmal im Rauch, im Rauch. Ein Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik, ein Denkmal im Rauch. Ein Denkmal in der Luft für die Bädelkinder, für die Wahrsagerinnen, für die Arbeitsscheichen, für die Rosteischer Diebsgesindel Untermenschen, die was aufgestiegen sind im Rauch. Und der Wind wart den Rauch auf die Hellerwiesen, und sie leben im Rauch, im Rauch. Ein Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen, ein Denkmal im Rauch. Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer und Musik von Mr. und Mrs. Smith, Vernon Lenoir, Jeff Stone, Robin Gray, Jared C. Baloch, das war die Musik zu dem Text und überhaupt ohne ein Wort, Amalia, Sonny Ventorum, Abdullah Al-Hassan Touré und Tres Tristes Tangos. Die Musik zur Signation ist von Kevin MacLeod. Auf o94.at findet ihr die Seite zu dieser Sendung mit der Playlist und ein paar Links. Nächsten Donnerstag bringe ich euch wieder nach Hause. Gute Nacht, bonne soirée, Shukarat.